Wo waren die Apostel während der 10 Tage vor Pfingsten? Die Apostel waren mit der allerseligsten Jungfrau Maria und den übrigen Jüngern, 120 heißt es in der Apostelgeschichte, im Abendmahlsaal versammelt, verharrten im Gebet und erwarteten den Heiligen Geist, den Jesus Christus ihnen verheißen hatte. Sie dem Auftrag Christi entsprochen, dass sie nicht von Jerusalem weggehen, wie ihnen vor der Himmelfahrt sagt, bis sie nicht den versprochenen, verheißenen Beistand, den Heiligen Geist, empfangen hätten. Das haben sie gemacht und haben gebetet. Und die allerseligste Jungfrau Maria versammelt, die Apostel und auch in diesem Fall auch viele andere Jünger. Das ist nicht so wie beim letzten Abendmahl und bei der Priester- und Bischofsweihe, da waren nur die Apostel da.